SRF 2 Kultur Nachrichten. In Argentinien und anderen Ländern Südamerikas wachen Millionen Menschen auf und haben keinen Strom. Die Gründe sind noch immer unklar. Und in Hongkong entschuldigt sich die Regierungschefin bei der Bevölkerung. Zuvor hatten erneut Hunderttausende gegen das umstrittene Auslieferungsgesetz demonstriert. Das Wetter nach einer sternenklaren Nacht, morgen viel Sonnenschein und 26 Grad. Am Mikrofon Konrad Muschk. In mehreren Ländern in Südamerika gibt es massive Stromausfälle. Wie der Energieversorger Edesur in Argentinien mitteilte, waren zeitweise ganz Argentinien und die Nachbarstaaten wegen einer Störung der Verbindungssysteme ohne Elektrizität. Laut SRF-Lateinamerika-Korrespondent Ulrich Ackermann ist dieser Ausfall sehr ungewöhnlich. Das ist das erste Mal, dass es wirklich zu einem landesweiten Blackout kommt und eben sogar über die Landesgrenze hinaus. Uruguay war mit betroffen, der Süden von Brasilien und einige Teile von Chile auch. Aber die Gründe sind nicht bekannt. Bis jetzt hat sich die Regierung noch nicht dazu geäußert, über die Ursachen, die zu dieser Panne geführt haben. Allein in Uruguay und Argentinien waren bis zu 43 Millionen Menschen von dem Stromausfall betroffen. Nach einer weiteren Massendemonstration gegen das geplante Auslieferungsgesetz hat Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam sich bei der Öffentlichkeit entschuldigt. Sie habe die Kritik der Bevölkerung gehört und werde sich um Verbesserungen bemühen, gab Lam über den Informationsdienst der Regierung bekannt. Zuvor hatten erneut Hunderttausende Menschen, zumeist in Schwarz gekleidet, die vollständige Sistierung der Beratungen über das Auslieferungsgesetz und Lams Rücktritt gefordert. Gestern hatte der Legislativrat die Beratungen über das umstrittene Auslieferungsgesetz vorerst gestoppt. Das Gesetz soll es den Behörden in Hongkong ermöglichen, Verdächtige für Gerichtsprozesse auch nach China zu überstellen. Die Umweltminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer haben sich nicht auf verbindliche Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Gewässer einigen können. Die G20-Staaten verständigten sich auf einer Konferenz in Japan auf konkrete Schritte gegen die Plastikverunreinigung der Meere, dies allerdings auf freiwilliger Basis. Bewährte Verfahren zur Abfallvermeidung sollten ausgetauscht, Innovationen gefördert und die wissenschaftlichen Überwachungs- und Analysemethoden verbessert werden, heißt es in der Abschlusserklärung. Der Autokonzern Volkswagen hat im Dieselskandal bisher nach eigenen Angaben 1,8 Milliarden Euro für Berater und Anwälte ausgegeben. Ein Sprecher von Volkswagen bestätigte einen entsprechenden Bericht des Deutschen Handelsblatts. In dem Bericht steht, die Summe beinhaltet Zahlungen an Berater und Anwälte für alle Marken, inklusive Audi und Porsche, auf der ganzen Welt. Es werde davon ausgegangen, dass die Summe noch steige, da die juristischen Verfahren im Zusammenhang mit dem Abgasskandal, etwa in den USA, noch nicht abgeschlossen seien. Das Wetter. In der Nacht ist es trocken und meist sternenklar. Morgen wird es nach Hochnebelfeldern über dem Mittelland verbreitet sonnig bei 26 Grad. Im Süden ist es heute und morgen sonnig bei 29 Grad. Das waren Nachrichten von Radio SRF, am Mikrofon Konrad Muschk, verantwortlich Janine König. SRF 2 Kultur. Kurz nach 5 gehört der Sonntag dem Hörspiel auf SRF 2 Kultur und dazu begrüßt sie jetzt sehr herzlich Annette Herbst. Wenn Frau es will, steht alles still. Das war ein Motto vom diesjährigen Frauenstreik. Vor 2 Tagen haben Frauen in der ganzen Schweiz die Arbeit niedergelegt und demonstriert. Für Lohn, für Zeit und für Respekt. Es war der 2. Streik dieser Art, ganze 28 Jahre nach dem 1. Frauenstreik 1991. Und so viel kann man sagen. Auch wenn sich vieles gebessert hat, scheint der Feminismus doch alles andere als obsolet zu sein. In unserem heutigen Hörspiel lässt sich noch einmal nachvollziehen, welchen Weg die Frauen in den letzten 80 Jahren gegangen sind. Es heißt Die Jahre. Geschrieben hat es die französische Schriftstellerin Annie Ernaux. Vielstimmig wird darin erzählt von einer Jugend in der französischen Provinz und der strengen katholischen Sexualmoral, vom späteren Aufbruch in den WGs und Unis rund um das Jahr 1968. und dem gleichzeitigen Versuch, ein kleinbürgerliches Familienmodell nachzuleben. Ernaux erzählt genau und lakonisch zugleich. Und da möchte man allen Männern und Frauen zurufen, hört genau hin. Der Schuh, der sich im Schaufenster des Geschäftes André in der Rue de Grosse Horloge in Rouen auf einem Sockel drehte. Und auf dem Rand zog immer wieder derselbe Satz vorbei. Mit Babybot läuft ihr Kind schön flott. Der Fremde im Bahnhof Termini in Rom, der die Sichtblende seines Erste-Klasse-Abteils ein Stück heruntergezogen hatte, sodass er nur von der Hüfte abwärts sichtbar war und sein Geschlechtsteil rieb, weil er bemerkt hatte, dass im Zug nebenan junge Frauen aus dem Fenster schauten. Der Mann in der Kinoreklame für Paik-Spülmittel, der fröhlich seine schmutzigen Teller zerschmetterte. Eine Stimme aus dem Off sagte streng, »Das ist doch keine Lösung!« Und der Mann blickte in die Kamera und fragte verzweifelt, »Was ist denn dann die Lösung?« Der Strand von Arenue du Mar neben den Bahngleisen und der Hotelgast, der aussah wie Sappi Max. Das Plumpsklo im Hof hinter dem Haus in Lillebonne. Die Ausscheidung und das Papier fielen in den Bach und wurden vom plätschernden Wasser davongetragen. Scarlett O'Hara, wie sie die Leiche des Nordstaaten-Soldaten, den sie erschossen hat, die Treppe hinunterzerrt. Elizabeth Drummond, die 1952 zusammen mit ihren Eltern auf einer Landstraße in der Nähe von Lewes ermordet wurde. Millionen Bilder. Millionen Bilder im Kopf. Millionen Bilder im Kopf der Großeltern. Gestorben vor einem halben Jahrhundert. Bilder? Bilder im Kopf der Eltern, die ebenfalls nicht mehr sind. Bilder, in denen man selbst als kleines Mädchen im Kreise anderer Menschen auftaucht. Auftaucht. Die gestorben sind, bevor man selbst geboren wurde. So wie in den eigenen Erinnerungen die Töchter und Söhne als Kleinkinder von unseren Eltern in jungen Jahren und unseren Klassenkameraden umgeben sind. Und auch wir werden eines Tages in den Erinnerungen unserer Kinder im Kreise der Enkel stehen, im Kreise von Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Slogans, Graffiti an Häuser und Klowänden, Gedichte und schmutzige Witze, Titel, Anamnesis, Epigone, Noema, Deontologie. Existieren ist Trinken ohne Durst. Die Sätze von Männern im Bett, mach mit mir, was du willst. Die Furchtbaren, die sich einem einbrannten. Du siehst aus wie eine abgehalfterte Hure. Wo waren Sie am 11. September 2001? Alter Zause, Rabatz machen, das schießt den Vogel ab, du dummer Jan. Sätze, die man mit einem bestimmten Menschen verbindet. Und mit einer bestimmten Stelle an der N14, weil der Beifahrer diesen Satz gesagt hat, als man gerade dort vorbeifuhr. Und später muss man jedes Mal, wenn man dort entlangkommt, an diesen Satz denken. Grammatikbeispiele, Zitate, Schimpfwörter, Chansons und Sinnsprüche. AB, Trublé, kompilierte. Eine Frau kann nur Ruhm erlangen, wenn sie ihr Glück zu Grabe trägt. Was haben eine Ehefrau und Dachpappe gemeinsam? Wenn man sie nicht ordentlich nagelt, liegen sie bald beim Nachbarn. Stimmt's oder habe ich recht? Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Zum Bleistift. Einbildung ist auch eine Bildung. Wörter, bei denen man überrascht ist, wie alt sie schon sind. Pioncé, Hennen, George Sand in einem Brief an Flaubert. 6 Monate Russisch. Und übrig blieb nur Dosvidania, Yatebia, Lublu, Harosho. Lebensende mit 3 Buchstaben. Ehe. O Mutter, begraben. Fernab des Garten Eden. Auf dem Holzweg sein. Auf dem falschen Dampfer sein. Schief gewickelt sein. Nicht ganz sauber ticken. Die Männerwörter. Die Sätze, mit denen einem Eltern und Großeltern in den Ohren lagen. Steck deine Nase nicht in andere Leute Angelegenheiten. Und an die man sich nach ihrem Tod lebhafter erinnerte als an ihre Gesichter. Dulsol-Shampoo, Cardon-Schokolade, Nadie-Café. Wie eine intime Erinnerung, die man mit niemandem teilen kann. All das wird innerhalb einer Sekunde vergehen. Getilgt das von der Geburt bis zum Tod angesammelte Wörterbuch. Stille wird eintreten und man wird keine Wörter mehr haben, um sie zu sagen. Die Sprache wird die Welt weiter in Worte fassen. Bei Familienfeiern wird man nur noch ein Vorname sein, von Jahr zu Jahr gesichtsloser. Bis man in der anonymen Masse einer fernen Generation verschwindet. Das ovale, sepiafarbene Foto klebt in einem aufklappbaren Umschlag mit goldenem Rand unter dünnem weißen Schutzpapier. Darunter Riedel, moderne Fotografie, Lillebonne, Seine Inférieure, Telefon 80. Ein Kleinkind mit Babyspeck, Schmollmund und einer dunklen Haartolle sitzt halbnackt auf einem Kissen, das auf einem Holztisch liegt. Der verschwommene Hintergrund, das hochgerutschte Spitzenhemd, eine Hand verbirgt die Scheide, der Träger, der von der Schulter auf den pummeligen Arm geglitten ist, all das erinnert an pausbäckige Engel oder Putten auf alten Gemälden. Vermutlich hat jedes Familienmitglied einen Abzug bekommen und sie haben prompt versucht herauszufinden, von welcher Seite das Kind stammt. Dieses Stück aus dem Familienarchiv muss 1941 entstanden sein. Jene Zeit, auf die die Erwachsenen manchmal zu starren schienen, wenn sie uns keine Antwort gaben und ihr Blick sich in der Ferne verlor. Jene Zeit, in der man noch nicht gewesen war und in der man nie sein würde. Die Vergangenheit. Der Hungerwinter 42. Kälte. Steckrüben. Lebensmittelengpässe. Tabakmarken. Bomben. Der Lichtschein am Himmel. Der Dreck aus Fahrrädern und Pferdekarren nach der Kapitulation. Plünderungen von den Ausgebombten. Die in den Trümmern nach Familienfotos und nach ihren Ersparten suchten. Die Ankunft der Deutschen. Jeder berichtete, wo genau, in welchem Dorf, welcher Kleinstadt. Die höflichen Engländer. Die unverschämten Amerikaner. Die Kollaborateure. Der Nachbar, der in der Résistance gewesen. Die Tochter von XY, der man nach der Befreiung das Haar geschoren hatte. Le Havre in Trümmern. Der Schwarzmarkt. Die Propaganda von den Boches, die ihre erschöpften Pferde auf der Flucht bei Caudebec durch die Seine trieben. Die Bäuerin, die in einem Zugabteil voller Deutscher einen fahren ließ und dann lauthals verkündete: Wer nicht hören will, muss fühlen. Vor einem gemeinsamen Hintergrund von Hunger und Todesangst begannen alle Sätze mit: Wir oder Mann. Sie imitierten das Grollen der V2-Rakete, mimten die ausgestandene Angst, legten in dramatischen Momenten eine Kunstpause ein. Und was jetzt? Um die Spannung zu steigern. Obwohl es in den Geschichten um Tod, Gewalt und Zerstörung ging, wurden sie in Hochstimmung vorgetragen. Einer Hochstimmung, die widerlegt werden sollte, indem sie hin und wieder den Satz »Sowas darf nie wieder passieren« einwarfen. Mit ernster Stimme. Gefolgt von kurzem Schweigen, so als wollten sie das Böse bannen oder hätten wegen der Begeisterung ein schlechtes Gewissen. Sie hatten nicht genug Vorstellungskraft oder Überzeugung, über Dinge zu reden, von denen sie zwar wussten, die sie aber nicht selbst gesehen hatten. Dieses Gefühl, dass alle Geschichtsbücher, Dokumentationen und Spielfilme nicht würden zerstreuen können. Die Krematorien gehörten nicht in dieselbe Zeit wie die Schwarzmarktbutter. Der Fliegeralarm. Und das Ausharren im Keller. Die Kinder hörten nicht zu, sprangen vom Tisch auf, sobald sie durften. Nutzten die Nachsicht der Feiertage für verbotene Spiele. Auf den Betten hüpfen. Sich kopfüber von der Schaukel hängen. Trotzdem merkten sie sich alles. Zum Dessert hörten wir kleinen Menschen den schmutzigen Witzen zu, die die Erwachsenen zu dieser späten Stunde erzählten, wenn sie die jungen Ohren vergaßen. Den Liedern aus ihrer Jugend über Paris und die Gosse. Leichte Mädchen und Schieber aus den Vororten. Den leidenschaftlichen Liebesliedern, denen sich die Sängerin mit geschlossenen Augen und dem ganzen Körper hingab. Liedern, die den Zuhörern Tränen in die Augen trieben, welche sie mit der Serviette abtupften. Es wurden vergilbte Fotos herumgereicht, auf deren Rückseite die Abdrücke der Finger zu sehen waren, die sie bei ähnlichen Anlässen gehalten hatten. Verschmierte Kaffee und Fettflecken von undefinierbarer Farbe. In dem steifen, ernsten Ehepaar und den Hochzeitsgästen, die sich in mehreren Reihen vor einer Mauer aufgestellt hatten, erkannte man weder die Eltern noch sonst irgendwen. Auch in dem Kleinkind unbestimmten Geschlechts, das halbnackt auf einem Kissen saß, sah man nicht sich selbst, sondern jemand anderen. Ein Wesen aus einer verstummten, unzugänglichen Zeit. Bei den sich endlos in die Länge ziehenden Familienessen der Nachkriegszeit. Inmitten von Gelächter und Zwischenrufen. Das Leben ist kurz, lass es uns genießen. Wiesen uns die Erinnerungen der anderen einen Platz in der Welt zu. Wie man sich bewegt, sich hinsetzt, lacht, wie man auf der Straße jemandem etwas zuruft, wie man isst, wie man nach etwas greift. Erinnerungen, die in den ländlichen Gegenden Frankreichs und Europas von Körper zu Körper weitergegeben wurden. Dieses auf den Fotos unsichtbare Vermächtnis vereinte die Familienmitglieder, vereinte die Leute aus der Nachbarschaft und alle, die angeblich so waren wie wir, ungeachtet aller individuellen Unterschiede, unter Erwägung, ob sie gute oder schlechte Menschen waren. Ein Repertoire aus Gewohnheiten, eine Summe von Handgriffen, geprägt von einer Kindheit auf dem Feld und einer Jugend in der Werkstatt, denen wiederum andere Kindheiten und Jugenden vorausgegangen waren. Bis in längst vergessene Zeiten. Beim Essen schmatzen. Die Metamorphose der Nahrung im offenen Mund zur Schau stellen. Sich die Lippen mit einem Stück Brot abwischen. Den Teller so blank putzen, dass man ihn ungespült in den Schrank hätte räumen können. Mit dem Löffel über dem Boden der Schüssel kratzen. Sich nach dem Abendessen strecken. Sich morgens nur kurz mit dem Waschlappen übers Gesicht fahren. Die Hände und Unterarme nach der Arbeit waschen. Den ganzen Körper nur an Feiertagen waschen. Kräftig zugreifen. Mit den Türen knallen. Alles mit ruppigen Bewegungen tun. Ob man ein Kaninchen an den Ohren packt. Jemandem einen Kuss gibt. Oder ein Kind auf seinen Schoß zieht. Bei Streit aus dem Zimmer stürmen und dabei die Stühle umstoßen. Große Schritte machen und beim Gehen mit den Armen schlenkern. Sich schwer auf einen Stuhl oder in einen Sessel fallen lassen. Als alte Frau dabei die Fäuste in der Kittelschürze ballen und beim Aufstehen mit einer schnellen Bewegung den Rock aus der Poritze ziehen. Als Mann ständig etwas Schweres auf den Schultern tragen. Einen Spaten, ein paar Bretter, einen Kartoffelsack oder auf dem Rückweg vom Markt ein müdes Kind. Als Frau sich die Kaffeemühle zwischen die Oberschenkel oder die Knie klemmen. Flaschen entkorken. Einem Huhn den Hals durchschneiden. Das Blut in einer Schüssel auffangen. Laut und mit aggressiver Stimme sprechen. Als müsse man sich gegen die ganze Welt auflehnen und das schon immer. Am Mond ablesen, wann eine Geburt bevorsteht, wann man den Porree pflanzen oder die Kinder zum Würmersammeln schicken muss. Je nach Jahreszeit den Mantel und die Strumpfhosen einmotten. Die Häsin zum Rammler setzen. Salat aussäen. Für alles eine Zeit, eine nicht eindeutig bestimmbare, kostbare Spanne, irgendwo zwischen zu früh und zu spät. Kinder und Kätzchen, die im Winter geboren werden, wachsen schlechter. Märzensonne, kurze Wonne. Wenn man sich verbrannte, eine rohe Kartoffel auflegen. Wunden mit Urin desinfizieren. Kein Brot wegwerfen, denn jedes Korn kommt von Gott. Das Leben wird dich schon zurechtstutzen. Eine Arbeit, bei der man vor schlechtem Wetter geschützt ist. Genug zu essen auf dem Teller. Im eigenen Bett sterben. Nicht nach den Sternen greifen. Das Schwarz-Weiß-Foto eines Mädchens in dunklem Badeanzug auf einem Kieselstrand. Im Hintergrund eine Steilküste. Sie sitzt auf einem flachen Stein, die kräftigen Beine ausgestreckt, die Arme auf den Felsen gestützt, die Augen geschlossen. Den Kopf leicht zur Seite geneigt. Sie lächelt. Ein dicker brauner Zopf fällt ihr über die Schulter. Der andere verschwindet hinter ihrem Rücken. Offensichtlich imitiert sie die Pose der Filmstars aus Cinemonde oder aus der Werbung für Ombre Solaire Sonnenmilch und will so ihrem demütigend unreifen kleinen Mädchenkörper entfliehen. Bald wird sie 9 Jahre alt. Schwer zu sagen, was sie denkt, woran sie sich erinnert. Der Umzug in die Stadt, die in Trümmern lag. Die läufige Hündin, die vor ihr davongerannt ist. Die Cousins, die sich am Kieselstrand ausziehen, ihre nackten Popos. Heimliche Spiele, sich die Gardinenringe an die Ohrläppchen hängen. Die Klassenkameradinnen. Evelyn G., der sie unter dem Pult eine Hand in den Schlüpfer geschoben hat, um die kleine klebrige Kugel zu berühren. F., mit der nie jemand redete und die bei der schulärztlichen Untersuchung eine blaue Jungunterhose mit Kotflecken trug, woraufhin alle Mädchen sie auslachten. Segne du, Maria, segne mich, dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find. Jeder wusste, dass hier die Kleinstadt bezeichnete, in der man lebte. Man beklagte sich bei den Eltern. Wir fahren nie irgendwo hin. Und sie antworteten erstaunt. Wo willst du denn hin? Gefällt es dir hier nicht? Überall waren Jungen und Mädchen voneinander getrennt. Die Jungen, laute Wesen, die keine Tränen kannten, warfen ständig mit irgendwas, einem Stein, einer Kastanie, einem Böller, einem harten Schneeball. Die Mädchen fürchteten sich vor ihnen und wurden ermahnt, es ihnen auf keinen Fall gleich zu tun. Man hielt sie zu ruhigeren Spielen an. Plumpsack, Hinkelkästchen und Ringlein, Ringlein, du musst wandern. Da Mütter und Lehrerinnen von ihnen erwarteten, dass sie andere verpetzten, war das sag ich ihre Lieblingsdrohung. Sie zogen sich gegenseitig auf, erzählten einander hinter vorgehaltener Hand unanständige Geschichten und erschraken über ihre eigene Verdorbenheit, von der die Erwachsenen keine Ahnung hatten. Sie sehnten sich danach, endlich einen Busen und Schamhaare zu haben und eine blutige Binde im Schlüpfer. Die Rationierungen waren aufgehoben und neue Produkte kamen in die Läden, plötzlich und unerwartet. Wie Kugelschreiber, Shampooflaschen, Tischschoner und PVC-Böden, Tampons und Enthaarungscreme, Plastikgeschirr, Anzüge und Kleider aus Polyester, Neonröhren, Haselnussschokolade, Mofas und Chlorophyllzahnpasta. Die Leute konnten nicht fassen, wie viel Zeit man mit Tütensuppen sparte, mit dem Schnellkochtopf und mit Mayonnaise aus der Tube. Man muss mit der Zeit gehen, sagten die Leute bei jeder Gelegenheit, als wäre das ein Zeichen von Intelligenz und Weltoffenheit. In der 8. Klasse schrieb man Aufsätze über die Vorzüge der Elektrizität oder einen Brief an jemanden, der dir gegenüber die moderne Welt kritisiert. Anhand der Kleidung unterschied man kleine Mädchen von jungen Mädchen, junge Mädchen von jungen Frauen, junge Frauen von älteren Frauen, Mütter von Großmüttern, Arbeiterinnen von Ladenbesitzerinnen und Büroangestellten. Die Reichen sagten über Verkäuferinnen und Sekretärinnen, die zu schick gekleidet waren: Sie trägt ihre gesamten Ersparnisse am Körper. Die Jahre der Selbstbefriedigung, in denen man darauf wartete, endlich in der Ehe Sex haben zu dürfen, schienen endlos. Man lebte mit der Sehnsucht nach Erfüllung eines Verlangens, von dem man glaubte, es sei den Erwachsenen vorbehalten. Eines Begehrens, das trotz aller Ablenkungsversuche durch Gebete um jeden Preis befriedigt werden wollte. Man trug ein dunkles Geheimnis mit sich herum, das einen auf eine Stufe mit perversen Hysterikerinnen und Huren stellte. Onanie, unnatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebs, schwächt den Körper und schädigt den sittlichen Charakter. Kinder sind in der Pubertät streng zu überwachen. Als Gegenmittel empfehlen sich Bromsalz, Kaltwasserkuren, Leibesübungen, viel Bewegung an der frischen Luft, Höhenkuren sowie Arsen und eisenhaltige Arzneien. Im Bett oder auf dem Klo masturbierte man unter den Augen der ganzen Gesellschaft. Der braune Fleck auf dem Laken der Großmutter, die seit 3 Jahren tot ist. Jetzt gehört das Laken der Mutter. Und der Fleck lässt sich nicht auswaschen. Er wirkt irgendwie lebendig. Der Streit zwischen den Eltern am Sonntag vor ihrer Aufnahmeprüfung für die höhere Schule. Als der Vater die Mutter zu dem Hackklotz im Keller zerrte, in dem die Axt steckte, und drohte, sie umzubringen. Die Erinnerung, die jedes Mal in ihr aufsteigt, wenn sie auf dem Schulweg an der Stelle vorbeikommt, wo sie an einem Januarsonntag 2 Jahre zuvor beobachtet hatte, wie ein kleines Mädchen in kurzem Mantel seinen Fuß in den feuchten Lehm drückte. Am nächsten Tag war der Schuhabdruck immer noch da. Er blieb monatelang erhalten. Mitte der 50er Jahre blieben die Jugendlichen bei Familienfeiern am Tisch sitzen und hörten den Gesprächen zu, ohne selbst etwas zu sagen. Sie lächelten höflich über die anerkennenden Bemerkungen zu ihrer körperlichen Entwicklung und die zweideutigen Anspielungen, die sie zum Erröten bringen sollten. Nachdem man die Gerichte, die auf den Tisch kamen, kommentiert und mit denen, die zu ähnlichen Anlässen serviert worden waren, verglichen hatte, diskutierte man über die Existenz fliegender Untertassen, den Sputnik, und über die Frage, ob die Amerikaner oder die Russen als Erste auf dem Mond landen würden. Die Erwachsenen wollten sich die gute Laune nicht damit verderben, über die Unruhen in Algerien zu reden, von denen niemand wusste, wie sie eigentlich angefangen hatten. Doch alle waren sich einig, dass Algerien mit seinen drei Departements zu Frankreich gehörte. Was heißt Fotograf auf Arabisch? Alle mal lachen. Was heißt Glatze auf Arabisch? Wamahada. In der Stille der Sommerferien hörte man jedes Geräusch klar und deutlich. Die Schritte der Nachbarin auf dem Weg zum Einkaufen. Ein vorbeifahrendes Auto. Das Hämmern aus der Metallwerkstatt. Beim Abendessen gab man nur einsilbige Antworten. Man stocherte lustlos im Essen herum. Und handelte sich Vorwürfe ein. Wenn du im Krieg gehungert hättest, wärst du nicht so wählerisch. Dem Begehren, das uns auffühlte, begegneten die Erwachsenen mit der Weisheit der Bescheidenheit. Du willst zu viel vom Leben. Ein hochgewachsenes, junges Mädchen mit rundem Gesicht und schulterlangem dunklen Haar, schräg zur Kamera. Sie blinzelt in die Sonne und hat ein Bein leicht vorgestellt, wodurch sich der Oberschenkel unter dem gerade geschnittenen, wadenlangen Rock abzeichnet, der ihre Beine schlank wirken lässt. Das Licht fällt ihr in einem hellen Streifen auf die rechte Wange und betont die spitzen Brüste unter dem Pullover. Auf der Rückseite 1957, Yves Thau. Vermutlich denkt sie in dem Moment, als sie in die Kamera lächelt, nur an sich selbst und an das Bild, das sie abgeben möchte. Das Bild der jungen Frau, die sie einmal werden will und die sie schon jetzt spürt, wenn sie Sätze in ihr Notizheft schreibt, die sagen, wie man leben soll. Dass diese aus Büchern stammen, verleiht ihnen Gewicht und Wahrheit. Das einzig wahre Glück ist jenes, welches man als solches empfindet. Du hast Abitur? Bei den Strompreisen bin ich ja froh, dass ich keine Leuchte bin. Endlich weitete sich der Raum. Wer reiche Eltern hatte, fuhr nach England oder an die Côte d'Azur. Alle anderen arbeiteten als Betreuer in einem Ferienlager. Diesen Sommer würde man nie vergessen, davon war man überzeugt, wenn man, berauscht von der Aufhebung der Geschlechtertrennung, endlich dem Blick der Eltern entzogen, in Blue Jeans und mit einer Gauloise zwischen den Fingern die Stufen zu einem Keller heruntersprang, aus dem laute Musik drang, überwältigt vom Gefühl einer absoluten flüchtigen Jugend, ganz so, als würde man am Ende der Ferien sterben. Diesem Gefühl der Dringlichkeit war es auch geschuldet, dass man nach einem Klammerblues auf einem Feldbett oder am Strand lag und den Penis eines Mannes, etwas, was man, wenn überhaupt, nur von Fotos kannte, und Sperma im Mund hatte. Nachdem einem im letzten Moment voller Panik der Knaus-Obino-Kalender eingefallen war und man die Schenkel zusammengepresst hatte. Irgendwann kündigte blasses Licht vom Anbruch eines neuen, unbedeutenden Tages. Man hatte die Worte noch im Ohr, die man am liebsten gleich wieder vergessen hätte. Los, blas mir ein, lutsch meinen Schwanz. Worte, über die man ein Liebeslied legen musste. C'était hier ce matin-là, c'était hier et c'est loin déjà. Um die romantische Fiktion eines ersten Mals zu erschaffen. Man würde sich nie mehr daran erinnern können, wie die Welt gewesen war, bevor man den nackten Körper eines anderen Menschen auf dem eigenen gespürt hatte. Für Mädchen war die Scham eine ständige Bedrohung. Wie man sich kleidete und schminkte, war immer zu irgendwas. Zu kurz, zu lang, zu tief ausgeschnitten, zu eng, zu durchsichtig, etc. Wie hoch die Absätze waren, mit wem man seine Zeit verbrachte, wann man aus dem Haus ging, wann man zurückkam, ob man rote Flecken im Schlüpfer hatte. Man stand unentwegt unter Überwachung der Gesellschaft. Nichts, weder Intelligenz noch Bildung noch Schönheit zählte so viel wie Anstand. Anders gesagt, wie der Wert eines Mädchens auf dem Heiratsmarkt, über den die Mütter nach dem Vorbild ihrer eigenen Mütter streng wachten. Die Jungen verschmähten Kondome und verweigerten den Coitus interruptus. Man träumte von der Antibabypille, die es angeblich in Deutschland zu kaufen gab. An Samstagen heirateten reihenweise Mädchen im weißen Schleier, die 6 Monate später verdächtig robuste Frühchen zur Welt brachten. 26 Mädchen. In einem Hof 26 unter den Blättern einer Rosskastanie. Angeordnet auf 3 Stufen. Die Mädchen der vorderen Reihe sitzen auf Stühlen, die Hände im Schoß gefaltet, die Knie sittsam geschlossen, die Füße fest auf dem Boden oder unter dem Stuhl. Nur eine hat die Beine übereinander geschlagen. Die Schülerinnen der mittleren Reihe stehen, die der hinteren sind auf eine Turnbank gestiegen. Alle blicken mit einem leichten Lächeln in die Kamera. Das, was sie sehen, den Fotografen, eine Mauer, andere Schülerinnen, ist für immer verloren. Für die Zukunft hat sie 2 Pläne. Erstens, dünn und blond werden. Zweitens, unabhängig und frei werden. Ein nützliches Mitglied der Gesellschaft. Simone de Beauvoir. Man hatte sich längst daran gewöhnt, dass Algerien unabhängig werden würde. Der Wunsch nach Ruhe und Zufriedenheit traf mit dem Gerechtigkeitsgedanken zusammen, mit einer Entkolonialisierung, die zuvor unvorstellbar gewesen war. Trotzdem begegnete man den Nordafrikanern immer noch mit Misstrauen, bestenfalls mit Gleichgültigkeit. Man fand normal, dass die Einwanderer in Armenvierteln lebten, in Fabriken und im Straßenbau malochten, dass ihre Oktoberdemonstrationen erst verboten und dann blutig niedergeschlagen wurden und vielleicht sogar, wenn man es überhaupt mitbekam, dass über 100 Demonstranten von Polizisten in die Seine geworfen wurden. Die Mädchen ahnten nicht, dass sich die Jungen, die im Hörsaal neben ihnen saßen, vor ihren Körpern fürchteten. Dass der Grund dafür, dass sie nur einsilbige Antworten auf die belanglosesten Fragen gaben, nicht Verachtung war, sondern Angst davor, ihrer Gebärmutter in die Falle zu gehen. Falls man in einem Pinienwald oder an einem Strand der Costa Brava nicht rechtzeitig Angst bekommen hatte, blieb, wenn der Schlüpfer auch nach Wochen noch blütenweiß war, abrupt die Zeit stehen. Dann musste es weggemacht werden. Die Reichen fuhren in die Schweiz, alle anderen legten sich auf den Küchentisch einer fremden Frau ohne medizinische Ausbildung, die eine Stricknadel in einem Topf voller Wasser abkochte. Simone de Beauvoir zu lesen, bestätigte nur, dass es Pech war, eine Gebärmutter zu haben. Man lebte in 2 verschiedenen Zeitrechnungen. Der Zeit der anderen, in der man Referate hielt und sich auf die Semesterferien freute, und der, die immer stehen bleiben konnte. Mitte der 60er Jahre luden die Eltern, wenn die Kinder übers Wochenende nach Hause kamen, Verwandte und Freunde zu Sonntagsessen ein. Man sprach über das Jahr 2000, rechnete nach, ob man da noch leben würde und wenn ja, wie alt man sein würde. Man stellte sich das Leben um die Jahrtausendwende vor. Mahlzeiten in Tablettenform, Arbeitsroboter, Siedlungen auf dem Mond. Aus Höflichkeit den Gästen gegenüber, die uns für unser Studium bewunderten, und den Eltern zuliebe, die uns ein Taschengeld zahlten, und von denen man die schmutzige Kleidung gewaschen, gebügelt und gefaltet zurückbekam, beteiligte man sich bereitwillig und ein wenig unbeholfen an den Gesprächen. Unwillkürlich fiel einem auf, wie die Tischgäste den Teller mit Brot abwischten, wie sie den Kaffee in der Tasse kreisen ließen, wie sie ehrfürchtig über jemanden sprachen, der ein hohes Tier war. Und mit einem Mal nahm man das Milieu der Familie von außen wahr, als geschlossene Welt, zu der man nicht mehr gehörte. Drei junge Frauen und ein junger Mann, bäuchlings auf einer Böschung im Gras. Nur ihre Oberkörper sind zu sehen, der Rest verschwindet hinter dem Hang. Auf der Rückseite Campus Mont-Saint-Ignon, Juni 63. Brigitte, Alain, Annie, Gérald, Annie, Ferit. Das Foto wurde in der Zeit zwischen den Abschlussprüfungen und der Bekanntgabe der Noten aufgenommen. In diesen Wochen diskutieren sie und ihre Freunde nächtelang in einer Kneipe oder in einem Zimmer, das einer von ihnen in der Stadt mietete. Und hinterher wälzte sie sich mit einem Jungen nackt auf einem Bett. Zu Serge Gainsbourg's La Javanaise, kurz davor etwas Leichtsinniges zu tun. Mehr noch als ein Weg aus der Armut scheint ihr ein Studium das beste Werkzeug gegen die Verstrickung einer bemitleidenswerten Weiblichkeit zu sein. Sie hat nicht vor, zu heiraten und Kinder zu kriegen. Die Rolle der Mutter und die der Intellektuellen sind für sie unvereinbar. Sie ist überzeugt, dass sie eine schlechte Mutter wäre. Die Frau, die sie in 20 Jahren sein wird, ist nur ein abstrakter Gedanke. Ein Phantom. So alt wird sie nicht werden. Sie interessiert sich nicht für Politik, sie lebt in ihrer eigenen Zeit, ist ganz von ihren eigenen Bildern eingenommen. In wenigen Monaten wird die Ermordung von John F. Kennedy ihr viel gleichgültiger sein als der Tod Marilyn Monroes im Jahr zuvor, weil ihre Monatsblutung seit 8 Wochen ausgeblieben ist. Rohkost, flambiertes Rindertatar, neue Gewürze, Ketchup, paniertes Fischfilet, Kartoffelpüree aus der Tüte, tiefgefrorene Erbsen, Palmenherzen, Aftershave, Obao-Schaumbad, Dosenfutter für den Hund. Junge Mittelschichtspaare legten sich eine LM-Kaffeemaschine zu. Das Parfum Eau Sauvage von Dior. Ein UKW-Radio. Eine Stereoanlage. Teure Gardinen und Leinentapeten. Eine Wohnzimmergarnitur aus Teakholz. Eine Dunlop-Pillow-Matratze. Einen Sekretär oder ein Zylinderbüro. Möbelstücke, deren Namen sie bisher nur aus Romanen kannten. Sie besuchten Antiquitätenhändler. Servierten ihren Gästen Räucherlachs. Mit Krabben gefüllte Avocados. Oder Fondue. Der Überfluss an Dingen verbarg den Mangel an Ideen. Und die Abnutzung der Überzeugungen. Später würde man sich an die Brummstimme des Teddybären aus Bonne Nuit les Petits erinnern und das Gefühl haben, de Gaulle höchstpersönlich hätte uns jeden Abend ins Bett gebracht. Weil irgendwann jeder Sommer dem vorigen glich und man mit der Selbstverwirklichung nicht vorankam, weil man der immer gleichen Gespräche in den immer gleichen Kneipen leid war, weil man feststellte, dass man als Paar einen höheren sozialen Status hatte, verliebte man sich beim nächsten Mal entschlossener. Und dank einer kleinen Unachtsamkeit bei der Kalendermethode war man im Handumdrehen verheiratet und wurde Eltern. Man beendete das Studium, arbeitete als Hausaufgabenaufsicht, Meinungsforscher oder Nachhilfelehrer. Sobald man als junges Paar eine feste Stelle gefunden hatte, eröffnete man ein Bankkonto und nahm einen Verbraucherkredit auf, um sich einen Kühlschrank mit Gefrierfach und einen Gasherd mit Elektrobackofen zu kaufen. Man stellte überrascht fest, wie arm man war. Mit Madame und einem anderen Namen als dem eigenen angesprochen zu werden, fühlte sich fremd an und machte stolz. Der Radius wurde kleiner, die Zeit regelmäßiger, getaktet durch die Arbeit, den Kindergarten, das abendliche Bad des Kindes, den Großeinkauf am Samstag. Man entdeckte das Glück eines geordneten Lebens. Das größte Verbot fiel, was man nie für möglich gehalten hätte. Die Antibabypille wurde per Gesetz erlaubt. Man wagte nicht, den Arzt danach zu fragen, und er bot sie nicht an. Man ahnte, dass die Pille das Leben auf den Kopf stellen würde. Man wäre seinem Körper nicht mehr hilflos ausgeliefert. Man wäre frei, beängstigend frei, so frei wie ein Mann. Weltweit meldete sich die Jugend laut zu Wort. Weltweit! Für unser persönliches Leben hatte die große Geschichte keine Bedeutung. An einigen Tagen war man glücklich, an anderen nicht. Je mehr man in das eintauchte, was sich die Wirklichkeit nannte, die Arbeit, die Familie, desto stärker wurde das Gefühl der Unwirklichkeit. Wenn die Schwiegereltern zum Mittagessen kamen, wollte das nervöse junge Ehepaar ihnen unbedingt beweisen, dass ihr Leben in geregelten Bahnen verlief und sie geschmackvoller eingerichtet waren als die Geschwister. Und so führte man stolz die Gardinen vor, ließ die Gäste das Veloursofa befühlen und den Klang der Lautsprecher bewundern. Man führte kleinbürgerliche Gespräche über Arbeit, Urlaubspläne und Autos. Unweigerlich ging es irgendwann darum, ob es rentabler war, wenn die Frau arbeiten ging oder zu Hause blieb. Wenn alle Mitglieder der neuen Familie satt und zufrieden waren und man das Kind rufen hörte, das von seinem Mittagsschlaf erwacht war, durchzuckte einen kurz das Gefühl, dass dies alles nicht von Dauer sein würde. Man war überrascht, in diesem Moment an genau diesem Ort zu sein, alles erreicht zu haben, was man gewollt hatte. Einen Mann, ein Kind, eine Wohnung. Eine Frau und ein Junge in Nahaufnahme. Sie hält ihn bei den Schultern. Aufgewecktes Gesicht, leuchtende Augen, Rollkragenpulli und Schlafanzughose. Fotografiert, während er gerade etwas sagt. Auf der Rückseite Rue de Louverchy, Winter 67. Also ist er der unsichtbare Fotograf, der jungenhafte, flatterhafte Student, der in nur 4 Jahren Ehemann, Vater und Beamter in einer mittelgroßen Stadt in den Bergen geworden ist. Das Foto wurde sicher an einem Sonntag aufgenommen, dem einzigen Tag, an dem sie alle drei zusammen sind. Das Mittagessen köchelt auf dem Herd. Das Kind spielt plappernd mit Legosteinen. Die Klospülung ist repariert. Im Hintergrund läuft Bachs musikalisches Opfer. So schaffen sie gemeinsame Familienerinnerungen und bestärken sich gegenseitig in dem Gefühl, dass sie im Großen und Ganzen glücklich sind. Das Foto trägt zur Konstruktion der Kleinfamilie bei und ist eine Vergewisserung ihres Fortbestands. Vor allem für die Großeltern, die jeweils einen Abzug bekommen. In ihrem Tagebuch, das sie nur noch selten aufschlägt, als würde es eine Bedrohung für den Zusammenhalt der Familie darstellen, als hätte sie kein Recht auf ein Innenleben, notiert sie: Mir fällt gar nichts mehr ein. Zu jedem Moment gibt es neben dem, was als normal gilt, was die Leute ganz selbstverständlich tun und sagen, was Bücher, Werbeplakate in der Metro und Witze einem zu denken diktieren. All das, worüber die Gesellschaft Schweigen bewahrt. Und so all jene, die diese Dinge empfinden, sie aber nicht benennen können, zu Einsamkeit und Unglück verdammt. Eines Tages wird das Schweigen dann gebrochen. Ganz plötzlich oder allmählich. Endlich bekommen die Gefühle einen Namen. Endlich werden sie anerkannt. Während darunter neues Schweigen entsteht. Die ständige Wiederholung der Fernsehbilder verschüttete unsere eigene Geschichte vom Mai 1968, die weder denkwürdig... Man stand sonntags auf einem menschenleeren Bahnhofsplatz, wo es keine Zeitung zu kaufen gab. Noch ruhmreich war. Man fürchtete, das Bargeld werde knapp und eilte zur Bank, um das Konto leer zu räumen. Man hatte Angst, dass es bald kein Benzin und vor allem keine Nahrungsmittel mehr geben würde. Und füllte im Carrefour einen Einkaufswagen bis zum Rand, weil man die Erinnerung an den Hunger geerbt hatte. Man identifizierte sich mit den steinewerfenden Studenten, die kaum jünger waren als man selbst. Sie übten Vergeltung für die Zwänge unserer Jugend, die ehrfürchtige Stille in den Hörsälen, die Scham, die man empfunden hatte, wenn man heimlich einen Jungen in sein Wohnheimzimmer ließ. Die Zustimmung für die heißen Nächte von Paris kam aus unserem Inneren, aus unterdrückten Bedürfnissen und langen, kräftezehrenden Jahren der Unterordnung. Orte, deren Nutzung seit ewigen Zeiten strengen Regeln unterlag, Orte, zu denen nur bestimmte Bevölkerungsgruppen Zugang hatten, Universitäten, Fabriken, Theater, standen plötzlich allen offen und man tat dort alles Mögliche, nur nicht das, wozu diese Orte eigentlich da waren. Man diskutierte, aß, schlief, liebte sich. Es gab keine heiligen institutionellen Räume mehr. Lehrer und Schüler, Junge und Alte, Angestellte und Arbeiter redeten miteinander und im Gespräch verschwanden wie durch ein Wunder Abstände und Hierarchien. Wenn das hier eine Revolution war, dann äußerte sie sich so, in Körpern, die Raum einnahmen. Es würde ein heißer Herbst werden, gefolgt von einem heißen Frühling. Bis man irgendwann nicht mehr daran dachte und beim Anblick einer alten Jeans sagen würde, die habe ich 1968 getragen. 1968 war zu einem Kriterium geworden, mit dem man Menschen beurteilte. Und wenn man jemanden kennenlernte, fragte man sich als erstes, wo er oder sie während der Proteste gestanden hatte. Auf beiden Seiten herrschte dieselbe Unerbittlichkeit. Man verzieh einander nichts. Überall tauchten neue Gruppen, Bücher und Zeitschriften auf. Philosophen, Kulturkritiker, Soziologen, Bourdieu, Foucault, Barthes, Lacan. Nichts von dem, was man für normal gehalten hatte, war mehr selbstverständlich. Familie, Erziehung, Gefängnis, Arbeit, Urlaub, Wahnsinn, Werbung. Die gesamte Wirklichkeit kam auf den Prüfstand. Man wurde aufgefordert, seine Herkunft offenzulegen. Von wo aus sprichst du? Die Gesellschaft hatte ihre Unschuld verloren. Ein Auto kaufen, eine Klassenarbeit benoten, ein Kind zur Welt bringen. Alles produzierte Bedeutung. Die Schamgefühle von gestern gerieten aus der Mode. Man spottete über den jüdisch-christlichen Schuldkomplex oder das sexuelle Elend. Und frigide war eine beliebte Beleidigung. Die Zeitschrift Parents brachte Frauen bei, mit gespreizten Schenkeln vor dem Spiegel zu masturbieren. Alles, was bisher verboten gewesen war, eine Todsünde, war mit einem Mal empfehlenswert. Man gewöhnte sich daran, im Fernsehen Geschlechtsteile vorgeführt zu bekommen und dachte über Sex zu dritt nach. Man sprach über nichts anderes. Man sollte beim Lesen, Schreiben, Baden und beim Entleeren des Darms Lust empfinden. Nur zu einem konnte man sich nicht durchringen. Etwas, was gestern noch unsittliches Verhalten gewesen wäre. Sich nackt vor den Kindern zeigen. Man blickte auf seine Geschichte als Frau zurück und stellte fest, dass man nicht auf seine Kosten gekommen war. Dass die sexuelle und kreative Freiheit den Männern vorbehalten war. Man brach aus der ehelichen Erstarrung aus, setzte sich unter ein Plakat mit der Aufschrift »Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad«, blickte auf sein Leben zurück, war bereit, Ehemann und Kinder zu verlassen, die Fesseln abzuwerfen und schonungslose Texte zu schreiben. Zu Hause geriet unsere Entschlossenheit ins Wanken. Man hatte Schuldgefühle. Man wusste nicht mehr, wie man das mit der Befreiung angehen sollte. Ein typisches Frauengefühl war im Begriff zu verschwinden. Das einer naturgegebenen Unterlegenheit. Später würde man sich nicht mehr an das genaue Datum erinnern. Nicht einmal mehr an den Monat. Auf jeden Fall war es im Frühling. Sondern nur noch daran, dass man sämtliche Namen gelesen hatte. Vom ersten bis zum letzten. Es waren so viele und man selbst hatte sich so allein gefühlt. Mit der Stricknadel und dem Blut, das auf das Laken spritzte. Die Namen aller 343 Frauen, die im Nouvelle Observateur erklärten, abgetrieben zu haben. Anfang der 70er Jahre saß man an lauen Sommerabenden in großer Runde um einen Bauerntisch herum, der beim Antiquitätenhändler stolze 1000 Franken gekostet hatte, und atmete den Geruch nach trockener Erde und Thymian, nach Fleischspießen und Ratatouille. Man musste schließlich an die Vegetarier denken. Ein Haufen Leute, die sich nicht kannten, Pariser, die das Nachbarhaus renovierten, Rucksacktouristen auf der Durchreise, Wanderer und Anhänger der Seidenmalerei, Paare mit und ohne Kinder, bärtige Männer, verwahrloste Jugendliche, reife Frauen in wallenden indischen Gewändern und nach einigen Anlaufschwierigkeiten, obwohl gleich zu Anfang des Abends das Du verordnet worden war, drehten sich die Gespräche um Farbstoffe und Hormone in der Nahrung, um Sexualwissenschaft und Ausdruckstanz, um Antigymnastik, Kinesiologie, humanistische Psychologie, Yoga, um sanfte Geburt, Homöopathie und Soja, um Selbstverwaltung und den Arbeitskampf in der Lipurenfabrik, um den Umweltschützer René Dumont. Man fragte sich, ob es besser war, seine Kinder auf eine staatliche Schule zu schicken oder sie zu Hause zu unterrichten, ob Ajax-Scheuermittel giftig und Yoga sinnvoll war, ob es utopisch war, nur 2 Stunden am Tag zu arbeiten und ob Frauen für die Gleichheit mit den Männern kämpfen sollten oder für eine Gleichheit in der Differenz. Man diskutierte, wie man sich ernähren, wie man gebären, wie man die Kinder erziehen, wie man unterrichten sollte, wie man mit sich und anderen im Einklang leben, wie man aus der Gesellschaft aussteigen konnte, wie man sich ausdrücken konnte durch Töpfern, Weben, Gitarre spielen, Schmuck herstellen, Theater spielen, schreiben. Ein starkes, aber recht recht unbestimmtes Bedürfnis nach Kreativität lag in der Luft. Jeder betätigte sich künstlerisch oder hatte es zumindest vor. Man war sich einig, dass alle Aktivitäten gleich viel wert waren. Und wer nicht malte oder Querflöte spielte, der hatte immer noch die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Psychoanalyse neu zu erfinden. Während die Kinder, die alle im selben Zimmer schliefen, wild herumtobten, obwohl man sie halbherzig ermahnt hatte, die Bude nicht auf den Kopf zu stellen, und die Erwachsenen bei einem Wein zusammensaßen, den der Bauer von nebenan, den man nur zum Aperitif eingeladen hatte, anbaute, drifteten die Gespräche hin zu sexuellen Vorlieben und geheimen Fantasien. War man hetero oder homo? Was hatte man schon alles ausprobiert? Wann hatte man seinen ersten Orgasmus gehabt? Es gab immer eine wilde Frau, die rief: Ich finde Kacken geil! Wenn wir an solchen Abenden, die ganz anders waren als die Familienfeiern mit ihren verhassten Ritualen, als Individuen, die sonst nichts miteinander zu tun hatten, zusammensaßen, hatte man das aufregende Gefühl, sich der Vielfalt der Welt zu öffnen. Jemand holte eine Gitarre und begann Comme un arbre dans la ville von Maxime Le Forestier oder Duerme Negrito von Quilapayún zu singen, und man hörte mit gesenktem Blick zu. Zum Schlafen legte man sich auf irgendein Feldbett in eine Scheune und dachte darüber nach, ob man mit dem rechten oder dem linken Bettnachbarn Sex haben sollte oder mit keinem von beiden. Man schlief ein, bevor man eine Entscheidung getroffen hatte, euphorisiert und getröstet von dem Gedanken, dass unser Lebensstil, den wir den ganzen Abend lang für uns selbst inszeniert hatten, einen gewissen Wert hatte, dass man nämlich ganz anders war als die Prolls auf ihren Campingplätzen am Meer. Die Gesellschaft bekam einen neuen Namen. Sie hieß jetzt Konsumgesellschaft. Man kaufte eine Kühl- und Gefrierschrank-Kombination, ein Renault 5, einen einwöchigen Skiurlaub in einem Hotel in den Alpen, eine Ferienwohnung am Mittelmeer. Man erwarb einen Farbfernseher und war die Welt viel schöner. Die Wohnungseinrichtungen in den Filmen viel beneidenswerter. Endlich verschwand die Distanz zwischen den Schwarz-Weiß-Bildern und unserem Alltag, dessen strenges, fast schon tragisches Negativ sie gewesen waren. Als man sich selbst zum ersten Mal auf der im Wohnzimmer aufgestellten Leinwand sah, während hinter einem der Projektor summte, als man sah, wie man ein paar Schritte ging, die Lippen bewegte und stumm lachte, war das ein verstörender Anblick. Die eigenen Bewegungen waren einem fremd. Man selbst sich auch. Das war ein ganz neues Gefühl. Es ähnelte wohl dem der Menschen im 18. Jahrhundert, als sie sich zum ersten Mal im Spiegel erblickten, oder dem der Urgroßeltern, als sie ihr erstes Porträtfoto in den Händen hielten. Man ließ sich nichts anmerken, richtete den Blick stattdessen auf die anderen, auf die Eltern oder Freunde, deren Bild auf der Leinwand dem Bild, das man von ihnen hatte, sehr viel ähnlicher war. Die eigene Stimme auf Tonband zu hören, war schrecklich. Man würde diese fremde Stimme, die die anderen immer hörten, nie vergessen. Man gewann an Selbsterkenntnis und verlor an Unbekümmertheit. Das erste Bild des Films zeigt eine Wohnungstür, die langsam aufgeht. Ein Junge kommt ins Bild, er bleibt unschlüssig stehen. Er blinzelt. Dann ein zweiter, kleinerer Junge. Er steht da wie versteinert. Dann betritt eine Frau die Wohnung. In einem taillierten braunen Mantel, die Kapuze verbirgt ihr Gesicht. Sie trägt zwei übereinander gestapelte Kartons mit Einkäufen, gibt der Tür einen Stoß mit der Schulter, verschwindet aus dem Bild, kommt ohne die Kartons zurück, zieht den Mantel aus, hängt ihn an den Garderobenständer. Dreht sich zur Kamera, lächelt kurz und schlägt dann, geblendet vom Magnesiumlicht, die Augen nieder. Alle drei wissen nicht, was sie tun sollen. Sie bewegen Arme und Beine, stehen herum. Sie sagen kein Wort. Man könnte meinen, dass sie für ein Foto posieren, bei dem man ewig stillhalten muss. Der größere Junge hebt die Hand und salutiert, mit zusammengekniffenen Lippen und geschlossenen Augen. Eine groteske Geste. Das Etikett auf der Filmrolle trägt den Titel Familienleben 72-73. Immer ist er es, der filmt. Schule, Supermarkt, Metzgerei, Reinigung. Zum Kinderarzt, zum Judo-Training des Großen, zum Töpferkurs des Kleinen, zur Post. Der Unterricht und die Korrekturen, die Zubereitung des Frühstücks, das Herauslegen der Kleidung für die Kinder, die Wäsche, die Zubereitung des Mittagessens, die Einkäufe, außerdem Baguette. Das bringt er auf dem Rückweg von der Arbeit mit. In welchem Maße die Proteste vom Mai 68 sie verpasst zu haben glaubte, weil sie schon so etabliert war, für die allgegenwärtige Frage, wäre ich in einem anderen Leben glücklicher? Verantwortlich sind, bleibt unklar. Sie beginnt sich ein Leben jenseits der Ehe und ohne die Familie vorzustellen. Oft denkt sie an Szenen aus ihrer Kindheit zurück. Daran, wie ihre Mutter brüllte: Eines Tages wirst du uns ins Gesicht spucken! In eine neue Stadt, 40 Kilometer außerhalb der Pariser Ringautobahn. Ein Einfamilienhaus in Leichtbauweise, in einem noch unfertigen Neubaugebiet, bunt wie eine Ferienhaussiedlung, wo die Straßen Blumennamen trugen. Die Tür fiel mit einem dumpfen Geräusch ins Schloss. Es dauerte Monate, bis man die neuen Wege verinnerlicht und die Fremdheit überwunden hatte. Irgendwann stellte man erstaunt fest, dass man Teil dieser immensen, diffusen Menschenmasse geworden war, deren dumpfes Grollen morgens und abends von den Autobahnen aufstieg. Wenn man über den Pont de Gennevilliers fuhr und Paris in seiner ganzen Erhabenheit vor einem lag, empfand man die Tatsache, dass man zu diesem pulsierenden Leben dazugehörte, als persönliche Auszeichnung. Man wollte auf keinen Fall zurück in die Provinz, die jetzt alles hieß, was nicht Paris war. Saigon fiel. Man merkte, dass man eine Niederlage der Amerikaner für unmöglich gehalten hatte. Endlich bezahlten sie für das Napalm und das nackte Mädchen auf dem Poster an unseren Wänden. Dann folgte die Ernüchterung. Im Fernsehen sah man Menschentraum auf überfüllten Booten aus dem kommunistischen Vietnam fliehen. Mao starb. Die aufgeregte Stimme des Radiomoderators. An einem Wintermorgen. Stalin ist tot. Die Rote Armee-Fraktion entführte Funktionäre aus Wirtschaft und Politik, die man später tot im Kofferraum eines Autos fand, wie Mafiosi. Wer noch an die Revolution glaubte, schämte sich. Und man wagte nicht zuzugeben, dass einem Ulrike Meinhof Selbstmord in ihre Gefängniszelle traurig machte. Die neuen Philosophen wetterten in Fernsehtalkshows gegen alle Ideologien. Als Althusser an einem Sonntagmorgen im gemeinsamen Ehebett seine Frau erdrosselte, wurde der Mord nicht vor allem seinen psychischen Problemen angelastet, sondern dem Marxismus, den er vertrat. Wenn man Ende der 70er Jahre zu Familienfeiern zusammenkam, eine Tradition, die man beibehalten hatte, obwohl alle über das Land verstreut waren, wurde das Gedächtnis immer kürzer. Bei Jakobsmuscheln, einem Rinderbraten vom Metzger, nicht aus dem Supermarkt, und Kroketten, tiefgefroren, aber sie waren genauso lecker wie die echten, verglich man Automarken und neue Produkte, erzählte vom geplanten Hausbau oder dem Kauf einer Altbauwohnung. Man schwelgte beim Essen nicht mehr in Erinnerungen an den Krieg und die deutsche Besatzung. Die Verbindung zur Vergangenheit war geschwächt. Man gab nur noch die Gegenwart weiter. Die Zeit der Kinder löste die Zeit der Toten ab. Auf eigenen Wunsch und auf den des Staates in Form von Banken und Bausparverträgen verwirklichte man sich den Traum vom Eigenheim. Sobald man diese gesellschaftliche Erwartung erfüllt hatte, zog sich die Zeit abrupt zusammen. Mit einem Mal waren die Paare dem Alter sehr nah. In diesem Haus würden sie bis zum Tod zusammenleben. Arbeit, Heirat, Kinder, man hatte das Ende des gesellschaftlich vorgezeichneten Wegs der Reproduktion erreicht. Und wegen der Hypothekenzahlungen war das Leben für die nächsten 20 Jahre in Beton gegossen. Man betäubte dieses Gefühl, indem man das Haus renovierte, neu tapezierte und die Wände strich. Im Freundeskreis und in der Verwandtschaft häuften sich die Scheidungen. Die Erstellung einer Liste aller Möbel und Haushaltsartikel war der Punkt im Trennungsprozess, an dem es kein Zurück gab. Zu den in 15 Jahren angesammelten Dingen gehörten Teppich 300 Franc, Stereoanlage 10.000, Aquarium 10.000, Spiegel aus Marokko 200, Bett 2.000, Korbsessel 1.000, Medizinschränkchen 50, etc. etc. Was man nach der Hochzeit gemeinsam angeschafft hatte, worüber man sich gefreut und was man im Alltag dann nicht weiter beachtet hatte, fand seinen ursprünglichen Status wieder. Den eines Gegenstands mit einem Preis. Eine Frau, ein etwa 12-jähriger Junge und ein Mann. Alle ein Stück voneinander entfernt, angeordnet in einem Dreieck einer sandigen Straße, die im hellen Sonnenlicht weiß schimmert. Die Frau und der Junge sind offenbar mitten in der Bewegung abgelichtet worden. Sie haben sich auf Zuruf des Fotografen umgedreht und im letzten Moment gelächelt. Auf der Rückseite Spanien, Juli 80. Sie ist die Ehefrau und Mutter dieser Familie, dessen viertes Mitglied, der Sohn im Teenageralter, das Foto gemacht hat. Das streng zurückgebundene Haar, die hängenden Schultern und das unförmige Kleid sind Anzeichen dafür, dass sie, obwohl sie lächelt, keinen besonderen Wert mehr darauf legt, anderen zu gefallen. Hier, in der strahlenden Sonne, an jenem nicht identifizierbaren Ort einer touristischen Route verschwendet sie sicher keinen Gedanken an die Welt außerhalb ihrer familiären Blase. Seit der Abreise aus dem Pariser Vorort im strömenden Regen gelingt es ihr nicht, ihr Leiden an der Ehe, die Hilflosigkeit, den Groll und das Gefühl der Verlassenheit abzuschütteln. Der Schmerz beeinflusst ihre Haltung zur Welt. Sie nimmt die Landschaften, die sie durchqueren, kaum wahr. Manchmal, wenn sie in einer Bar sitzt und zuschaut, wie die Kinder mit ihrem Vater Videospiele spielen, zerreißt sie die Vorstellung, dass sie durch die Scheidung Schmerz in ihre so ruhige Welt bringen wird. Als sie in Toledo im Hotel Escorial übernachten, wird sie mitten in der Nacht von Spitzenschreien wach. Sie springt aus dem Bett und läuft ins Nebenzimmer zu den Kindern. Die beiden schlafen tief und fest. Mittlerweile ist auch ihr Mann aufgewacht und sie stellen fest, dass irgendwo eine Frau einen gewaltigen Orgasmus hat. Ihre Schreie hallen von den Wänden des Innenhofs wieder und dringen durch das offene Fenster herein. Ihr Mann schläft schnell wieder ein, während sie neben ihm masturbiert. Es würde nur Unglück bringen, wenn man seine Überzeugung, dass diesmal die Linke die Wahlen gewinnen würde, ausspräche. Wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie verboten, war der Slogan einer anderen Zeit. Als François Mitterrands seltsam gestricheltes Gesicht auf dem Fernsehbildschirm erschien, konnte man es im ersten Moment kaum glauben. Nach einer Weile ging einem auf, dass man sein ganzes Erwachsenenleben von Präsidenten regiert worden war, die nichts mit einem selbst zu tun gehabt hatten. 23 bleierne, hoffnungslose Jahre, in denen die Politik kein Glücksversprechen bereitet. Mit Ausnahme eines Monats im Jahr 1968. Man weinte vor Glück, genau wie Mondes France, als Mitterrand ihn nach der Amtseinführung auf die Wangen küsste. In Nanterre konnte man vom Bahnsteig aus das große Schild des Arbeitsamtes oben auf einem grauen Betonklotz neben der Universität sehen und uns wurde kalt. So viele Männer und mittlerweile auch Frauen bettelten auf den Straßen, dass die Leute irgendwann sagten, das sei wohl ein neuer Beruf. Die Banlieues beschäftigten die Fantasie. Man stellte sich eine Betonwüste und verwilderte Brachen an den Endstationen der Bus- und RER-Linien im Norden von Paris vor. Treppenhäuser, die nach Urin stanken, zerbrochene Fensterscheiben, kaputte Aufzüge und benutzte Spritzen im Keller. Der Dialog der Kulturen beschränkte sich darauf, ihren Akzent nachzuahmen und wie sie die Silben umzudrehen, zu einer Frau Meuf statt Femme zu sagen und zu einem Joint Tarpé statt Pétard. Man verlieh ihnen einen kollektiven Spitznamen, der sowohl ihre Herkunft als auch ihre Hautfarbe und ihre Art zu sprechen bezeichnete, die Beurs. Man legte ihnen Sätze wie »Ich nicht sprechen Französisch« in den Mund. Sie waren viele. Man kannte sie nicht. Ein Rechtsextremer tauchte wieder auf, Jean-Marie Le Pen. Und man erinnerte sich, dass er früher eine schwarze Augenklappe getragen hatte, wie Moshe Dayan. Die früheren Zeiten hatten auf Familienfeiern keinen Platz mehr. Sie verschwanden aus den Körpern und Stimmen der Zeugen. Man sah sie nur noch im Fernsehen, in Archivbildern, die von einer Stimme aus dem Nichts kommentiert wurden. Der Körper, den man mit Hilfe von Jogging, Aerobic und der Fernsehsendung Gym Tonic äußerlich in Form brachte und mit Hilfe von Evian-Wasser und Naturjoghurt von innen reinigte, setzte seinen unaufhaltsamen Aufstieg fort. Paare in den 40ern schauten im Privatfernsehen Pornofilme. Angesichts der nimmermüden Schwänze und glattrasierten Vulven in Großaufnahme überkam sie ein Begehren, das auf technische Perfektion ausgerichtet war und nicht mehr viel mit der Leidenschaft zu tun hatte, mit der sie 10 oder 20 Jahre zuvor übereinander hergefallen waren, als man nicht mal mehr Zeit gehabt hatte, sich die Schuhe auszuziehen. Kurz vor dem Höhepunkt riefen sie wie im Porno: Ich komme. Die Hoffnung verlagerte sich von den Dingen, die man besitzen wollte, auf die Instandhaltung des Körpers und das Streben nach ewiger Jugend. Man redete lieber nicht über die neu entdeckte Krankheit, gegen die es kein Heilmittel gab, die man sich beim Analsex oder durch den gemeinsamen Gebrauch von Spritzen holte. Strafe für Schwule und Drogenabhängige. Gott existiert und ich bin voll reingelatscht. Als wäre die Ehe nur ein Zwischenspiel gewesen, hat sie das Gefühl, direkt an ihre Jugend anzuknüpfen. Sie spürt dieselbe Vorfreude, wenn sie auf hohen Absätzen zu einem Rendezvous eilt. Sie ist wieder empfänglich für Liebeslieder. Sie empfindet auch dasselbe Verlangen wie früher, aber mittlerweile kann sie es ohne Scham ausleben. Sie kann denken: Ich will Sex. Sie weiß um die zerbrechliche Schönheit ihres Alters. Die Treffen mit ihrem Geliebten nachmittags in einem Hotelzimmer in der Rue Daniel Casanova. Die Besuche bei ihrer Mutter im Pflegeheim. Beides liegt so nah beieinander, dass es ihr manchmal scheint, es gehe um ein und denselben Menschen, als wäre es dasselbe, ihrer verwirrten Mutter über die Haut und das Haar zu streichen und ihren Geliebten erotisch zu berühren. Nach dem Sex dämmert sie neben seinem massigen Körper vor sich hin, die Gliedmaßen ineinander verschlungen, im Hintergrund der Verkehrslärm, und denkt an all die Male, an denen sie mitten am Tag so dalag. Als Kind sonntags in Yves To, lesend an den Rücken der Mutter geschmiegt. Als Au-pair in England, in eine Decke gewickelt neben dem Heizstrahler. In Pamplona im Hotel Maisonave. Jedes Mal hatte sie diese wohlige Trägheit abschütteln müssen, aufstehen, Hausaufgaben machen, hinaus auf die Straße gehen, arbeiten, mit anderen Menschen umgehen. In diesen Momenten stellt sie sich vor, dass man ihr Leben auf 2 überkreuz liegenden Achsen wiedergeben könnte. Auf der horizontalen ist alles eingezeichnet, was sie je erlebt, gesehen, gehört hat. Auf der vertikalen nur ein paar Bilder, die sich in der Dunkelheit verlieren. Der Tod Michel Foucaults Ende Juni. Romy Schneiders 2 Jahre zuvor. Gott ist tot, Marx ist tot und ich fühle mich auch nicht so gut. Die Berliner Mauer fiel. Die Geschehnisse überstiegen unsere Vorstellungskraft. Also hatte man den Kommunismus für unsterblich gehalten. Deutschland, über das François Mauriac gesagt hatte, er liebe es sehr und sei deshalb froh, dass es 2 davon gebe, wurde wieder vereinigt. Als sie in West-Berlin die Geschäfte stürmten, blickte man konsterniert auf ihre katastrophale Bekleidung. Eine politische Endzeitstimmung breitete sich aus. Eine neue Weltordnung wurde ausgerufen. Das Ende der Geschichte sei nahe. Die Demokratie werde sich über den ganzen Planeten ausbreiten. Eine Frau von der Hüfte aufwärts in einem verwilderten Garten. Sie blickt frontal in die Kamera. Das lange rotblonde Haar fällt in zerzausten Strähnen auf den Kragen eines teuer aussehenden schwarzen Mantels. Auf dem Arm hält sie eine schwarz-weiße Hauskatze. Sie hat den Kopf leicht zur Seite gelegt und lächelt sinnlich. Das Foto wurde im Winter aufgenommen. Fahles Sonnenlicht auf ihrem Gesicht und ihren Händen, trockene Grasbüschel und kahles Geäst vor einem schemenhaften Hintergrund aus Vegetation und einer Reihe von Gebäuden. Auf der Rückseite Sergi, 3. Februar 92. Sie erlebt ihre besten Jahre, wie es in den Frauenzeitschriften über Frauen zwischen 40 und 55 heißt. Manchmal betrachtet sie sich nackt im Badezimmerspiegel, den Oberkörper und die kleinen Brüste, die deutlich sichtbare Taille, der leicht gewölbte Bauch, die breiten Schenkel mit der Schwellung über dem Knie, die Vulva, die jetzt, wo die Schamhaare spärlicher wachsen, gut zu sehen ist. Eine sehr viel schmalere Spalte als in den Pornos. Die zwei bläulichen Striemen auf der Höhe der Leisten, Spuren von Schwangerschaftsstreifen. Sie wundert sich. Seit sie mit 16 aufgehört hat zu wachsen, ist das derselbe Körper. Von ihrer Mutter erinnert sie die Augen, die Hände, die Gestalt, nicht aber die Stimme. Das Wetter schlägt Kapriolen. Da fing er an zu salbadern. Immer sachte mit den jungen Pferden. Es ist, als würde ihre Mutter durch ihren Mund sprechen. Und mit ihr eine ganze Ahnenreihe. Wenn sie an der Supermarktkasse wartet, sieht sie die unscharfen Silhouetten anderer Frauen. Zum Dutt hochgestecktes, kurzes oder halblanges Haar. Ein Bob. Ein weiter Mantel in den 70er Jahren. Ein Dreiviertelmantel in den 80ern. Die Bilder ihrer selbst. Zusammenhanglose Bilder, wie die einzelnen Puppen einer Matroschka. Wenn sie nachts wach liegt, versucht sie sich detailliert alle Zimmer in Erinnerung zu rufen, in denen sie je gewohnt hat. Das Zimmer, in dem sie bis zu ihrem 13. Lebensjahr mit den Eltern geschlafen hat. Das Zimmer im Studentenwohnheim. Das Zimmer in der Wohnung in Nancy, von dem aus man auf den Friedhof blickte. Sie nimmt die Tür als Ausgangspunkt und geht methodisch die Wände ab. Der Spiegel über dem Waschbecken. Der Spiegel, auf den ein anderer Betreuer des Ferienlagers, in dem sie einen Sommer lang gearbeitet hatte, mit ihrer roten Emaille-Diamant-Zahnpasta geschrieben hatte. Es leben die Nutten. Die blaue Lampe in dem Zimmer in Rom, die ihr jedes Mal beim Anschalten einen leichten elektrischen Schlag versetzte. Sich selbst sieht sie unscharf wie in einem verschlüsselten Film. Eine Silhouette, eine Frisur, bestimmte Bewegungen. Sich aus dem Fenster lehnen, sich die Haare waschen. Bestimmte Positionen. Am Schreibtisch sitzen, auf dem Bett liegen. Manchmal gelingt es ihr sogar, sich ein früheres Körpergefühl in Erinnerung zu rufen. Aber nicht wie im Traum, sondern eher wie in der katholischen Religion, wo der Leib nach dem Tod aufersteht, aber keinen Schmerz und keine Lust mehr empfindet, keine Kälte oder Hitze, keinen Harndrang. Sie weiß nicht, was sie mit diesen Inventuren bezweckt. Die Leute wehrten sich vehement gegen den Gedanken, dass Frankreich eine Einwanderungsgesellschaft geworden war. Jahrelang hatten sie geglaubt, die Familien aus Afrika und dem Maghreb, die man am Rand der Städte ghettoisiert hatte, wären nur zu Gast. Sie würden mitsamt ihrer Brut in absehbarer Zeit wieder dorthin verschwinden, wo sie hergekommen waren. Jetzt wusste man, dass sie bleiben würden. Die dritte Generation wurde als weitere Einwanderungswelle wahrgenommen, diesmal innerhalb des Landes. Sie arbeiteten als Informatiker, Sekretärin oder Wachmann, und dass sie sich Franzosen nannten, galt irgendwie als anmaßend, vorschnell, als wäre das ein Ehrentitel, den sie zu Unrecht trugen. Dass man keinen Einfluss darauf hatte, was einen davontrug. In Frankreich gab es genauso viele Arbeitslose wie HIV-Positive weltweit. In den Kirchen stand auf Zetteln, die die Gläubigen vor den heiligen Figuren ablegten, bitte mach, dass mein Vater Arbeit findet. Mitte der 90er Jahre, bei einem sonntäglichen Mittagessen, zu dem man mit einiger Mühe die Familie versammelt hatte, bestehend aus den bald 30-jährigen Kindern und ihren Freundinnen. Das ernsthafteste Thema des Gesprächs, das von den männlichen Stimmen dominiert wurde, waren die Eigenschaften ihrer Kiste. Ein Wort, das man noch mit dem Auto verband, weshalb man erst gar nicht verstand, dass von Computern die Rede war. Die Unterschiede zwischen einem PC und einem Mac, zwischen Arbeitsspeicher und Programme. Wir warteten wohlwollend ab, bis sie aufhörten, diese abstoßende Geheimsprache zu gebrauchen und sich wieder verständlichen Dingen zuwandten. Wenn man seine mittlerweile erwachsenen Kinder beobachtete und ihnen zuhörte, fragte man sich, was einen eigentlich verband. Weder das Blut noch die Gene. Nur eine Gegenwart aus tausenden gemeinsam verbrachten Tagen. Aus Worten und Gesten, aus Mahlzeiten, Autofahrten, unzähligen geteilten Erfahrungen, deren man sich nicht bewusst war. Zum Abschied küssten sie uns viermal auf die Wange. Durch die tiefe Sorge um sie, die von dem Glauben bekräftigt wurde, dass man selbst in ihrem Alter stärker gewesen war, sah man sie als schutzlose Wesen in einer unklaren Zukunft. Das Gefühl, zu dem man am häufigsten ermutigt wurde, war das einer diffusen Bedrohtheit, die von verpixelten Figuren wie dem Rumänen und dem kriminellen Jugendlichen aus der Banlieue ausging. Dem Taschendieb, dem Vergewaltiger, dem Pädophilen, dem Terroristen mit brauner Haut und von Räumen wie Metrostationen, der Gare du Nord und den nordöstlichen Vororten von Paris. Ein Gefühl, dem Fernsehsender wie TF1 und MCs und Lautsprecher durchsagen, wie melden Sie jedes unbeaufsichtigte Gepäckstück bitte umgehend dem Sicherheitspersonal. Und im Bahnhof sind zurzeit organisierte Bettlergruppen unterwegs. Realität verliehen. Unsicherheit. Man fand keine Bezeichnung für den Eindruck, dass alles stagnierte und sich zugleich veränderte. Vor dem Hintergrund eines blassblauen Himmels und eines fast leeren Sandstrands zeichnet sich ein kleines Grüppchen ab. Zwei Männer in der Mitte. Sie sehen einander ähnlich. Sie sind über 30. Gleich groß. Der eine mit beginnender, der andere mit fortgeschrittener Glatze. Beide mit 3-Tage-Bart. Der rechte hat den Arm um die Schultern einer jungen Frau gelegt. Die andere Frau, ganz links, ist unbestimmbar fortgeschrittenen Alters. Sonnenbeschienene Falten auf der Stirn, dezentes Rouge auf den Wangen, erschlaffte Konturen. Sie lächelt zurückhaltend und leicht abwesend, so wie Eltern lächeln, wenn sie zusammen mit ihren Kindern fotografiert werden, um zu zeigen, dass sie sich des Generationsunterschieds bewusst sind. Auf der Rückseite Trouville, März 1999. Mittlerweile hat sie die höchste Besoldungsstufe erreicht und damit ein komfortables Einkommen. Und so spendiert sie den Kindern dieses Wochenende am mehr, aus dem Wunsch heraus, weiterhin für das materielle Wohl ihrer Kinder zu sorgen und deren eventuelles Leiden am Leben zu lindern, für das sie sich verantwortlich fühlt, weil sie sie in die Welt gesetzt hat. Das Jahr 2000 rückte näher. Schade, wenn jemand vorher starb. Hinter uns ging das 20. Jahrhundert zu Ende und überall wurde Bilanz gezogen. Man zählte auf, ordnete ein, urteilte, Erfindungen, große Romane, Kunstwerke, Kriege, Ideologien. Ganz so, als müsste man mit einem leeren Gedächtnis ins 21. Jahrhundert eintreten. Es war eine feierliche, anklagende Zeit. Wir trugen für alles Verantwortung, die alles andere überragte und uns unsere eigenen Erinnerungen nahm. Erinnerungen an das, was für uns niemals eine Gesamtheit gewesen war. In New York war es morgen. Aber für uns würde es immer am Nachmittag gewesen sein. Ganz so, als würde das geschehen wirklich, wenn man nur oft genug Bilder davon sah. Der 11. September. Verdrängte alle anderen historischen Daten, die uns bisher begleitet hatten, auf dieselbe Weise, wie man nach Auschwitz gesagt hatte, sagte man jetzt nach dem 11. September. An diesem Tag begann etwas Neues, selbst wenn man nicht wusste, was. Die Zeit globalisierte sich. Die Medien übernahmen das Erinnern und Vergessen. Unsere Jahre waren nicht da. Wir mutierten. Wir wussten noch nicht, wie unsere neue Gestalt aussehen würde. Wenn man nachts den Blick hob, hing der Mond starr am Himmel und beschien eine Welt, deren Weite man in sich spürte. Milliarden von Menschen. Das Bewusstsein dehnte sich aus und erstreckte sich bis zu anderen Galaxien. Die Unendlichkeit war nicht mehr nur imaginär. Deshalb war es unvorstellbar, dass man eines Tages sterben würde. Wenn man versuchte, alle Dinge aufzuzählen, die außerhalb von einem selbst passiert waren, sähe man ab dem 11. September nur noch ein Aufblitzen von Ereignissen. Von allen täglich verfügbaren Informationen war der Wetterbericht auf den Bahnhofsbildschirmen die wichtigste und interessanteste. Mitten im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts. Unsere bald 40-jährigen Kinder, die mit ihren Jeans und Converse-Schuhen immer noch wie Jugendliche aussahen, ihre Lebensgefährtinnen und die Enkel um einen Tisch versammelt. Einmal mehr konstruierte sich im Beisammensein der Körper, im Weiterreichen der Vorgrahäppchen, im Kauen, im Scherzen und in der Vermeidung ernster Themen die immaterielle Wirklichkeit eines Familienessens. Wenn man sich ihr für ein paar Minuten entzog, um eine Zigarette zu rauchen oder nach dem Truthahn im Ofen zu sehen und dann in die lebhafte Runde zurückkehrte und nicht wusste, worüber gerade geredet wurde, spürte man ihre Kraft und Dichte. Etwas aus der eigenen Kindheit wiederholte sich. Eine alte, vergoldete Szene mit verschwommenen Menschen, die um einen Tisch sitzen, inmitten von Stimmengewirr. Jemand rief: Was ist eigentlich aus der Vogelgrippe geworden? Und aus Ariel Sharon? Liegt er immer noch im Koma? Was eine Aufzählung anderer vergessener Dinge nach sich zog. Das SARS-Virus. Die Clearstream-Affäre. Die Arbeitslosenbewegung. Auf diesem Foto, ausgesucht aus hunderten anderer, sitzt eine ältere Frau, weit zurückgelehnt, in einem gemusterten Ohrensessel. Sie hat rotblondes Haar und trägt ein schwarzes Oberteil mit tiefem Ausschnitt. Beide Arme sind um ein kleines Mädchen in Jeans und graugrüner Strickjacke geschlungen, das seitlich auf ihrem Schoß sitzt. Die Gesichter sind nah beieinander. Das der Frau ist blass und von roten Flecken übersät, die Stirn von feinen Falten überzogen. Und sie lächelt. Das Mädchen hingegen hat matte Haut und große braune Augen. Es schaut ernst und scheint gerade etwas zu sagen. Die Hände der Frau mit hervorstehenden Knöcheln wirken unverhältnismäßig groß. Ihr Lächeln, der Blick in die Kamera, die Art und Weise, wie sie das Kind hält, weniger wie einen Besitz, eher wie eine Gabe, stellt eine generationübergreifende Gemeinschaft her, zeichnet ein Bild der Abstammung. Großmutter präsentiert ihre Enkelin. Das bin ich. Im Gegensatz zu ihrer Jugend, als sie überzeugt war, dass sie von einem Jahr auf das nächste ein neuer Mensch ist, vielleicht sogar von einem Monat auf den nächsten, während die Welt um sie herum gleich blieb, hat sie jetzt das Gefühl, sich nicht mehr zu verändern, während die Welt um sie herum rast. Die Pensionierung, die lange Zeit die äußerste Grenze ihrer Vorstellungskraft dargestellt hatte. Ein Krebs, der in den Brüsten aller Frauen ihres Alters zu wachsen schien. Ein Kind, das im Bauch der Lebensgefährtin ihres ältesten Sohnes heranwuchs. Ein Mädchen, wie der Ultraschall später zeigte, als sie wegen der Chemo alle Haare verloren hatte, dass ihr Sein in der Welt umstandslos ersetzt werden würde, erschütterte sie. Der Tod der schwarzen Katze im Alter von 16 Jahren. Sie begrub sie mitten in der Sommerhitze im Garten, während die Nachbarn kreischend in den Swimmingpool sprangen. Als sie dies tat, zum ersten Mal in ihrem Leben, hatte sie das Gefühl, all ihre Toten zu begraben und ihre eigene Beerdigung vorwegzunehmen. Der Tanz der Autoscooter in Bazoches-sur-Rouen. Das Hotelzimmer in der Rue Beauvoisine in Rouen. Nicht weit von der Buchhandlung Le Poussé, wo Kayatz eine Szene von Aus Liebe sterben gedreht hatte. Die Abfüllstation für Wein im Carrefour-Supermarkt in der Rue de Pamelon in Annecy. Das Karussell im Kurpark von Saint-Honoré-les-Bains. Das eingerissene Plakat mit einer halbnackten Frau und der Minitel Nummer 3615 Öla. Das an der Straße hing, die hoch nach Fleury-sur-Rondelle führte. Eine Bar und eine Jukebox in Tally-Ho Corner, Finchley, die Apache spielte. Der Blick der schwarzen Katze, als sie nach der Spritze einschlief. Der Mann im Schlafanzug und Hausschuhen in dem Altersheim in Pontoise, der jeden Nachmittag alle Besucher bat, seinen Sohn anzurufen und ihnen weinend einen schmutzigen Zettel mit der Telefonnummer hinhielt. Die Frau auf Hussins Foto von dem Blutbad in Algerien, die aussah wie eine Madonna. Die helle Sonne auf den Mauern, wenn man im Schatten der Fondamenta Nuove stand und nach San Michele hinübersah. Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird. Das war Die Jahre von Annie Ernaux aus dem Französischen von Sonja Fink mit Birte Schneunk, Konstanze Becker, Corinna Harfuch und Nicole Hesters. Musik Björn S.C. Deigner, Hörspielfassung und Regie Luise Vogt. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 2018. Am nächsten Sonntag senden wir ein niegelnagelneues Hörspiel und zwar den Krimi Verfluchtes Gift von Lukas Holleger. Das ist schon der dritte Teil der Hörspielkrimis, die im Basel der 80er Jahre spielen.